Fünfter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Man trage seine Philosophie nicht zur Schau und vermeide auffallende Tracht und Lebensweise. Dass du anhaltend dir Mühe gibst und mit Hintansetzung alles andern auf das eine bedacht bist, wie du täglich besser werden mögest, das lobe ich, darüber freue ich mich, und ich ermahne dich, dabei zu beharren, ja, ich bitte dich darum. Nur rate ich dir, nicht nach der Weise derer, die nicht weiterkommen, sondern sich sehen lassen wollen, etwas Auffallendes in Tracht und Lebensart anzunehmen. Groben, unsaubern Anzug, ungeschorenes Haar, vernachlässigten Bart, beständiges Losziehen auf das Geld, das Nachtlager auf der bloßen Erde, kurz alle jene verkehrten Mittel der Eitelkeit vermeide. Der Name Philosoph ist für sich schon gehässig, auch wenn er noch so anspruchlos auftritt. Was würde erst werden, wenn wir ganz aus der hergebrachten Weise der Leute heraustreten wollten? Unser Inneres muss ein anderes sein, unser Aussehen passe zu der Welt. Glänzen soll unser Kleid nicht, aber es sei nicht unsauber. Keine Silbergefäße, eingelegt mit Bilderwerken aus gediegenem Golde, wollen wir besitzen. Aber halten wir es nicht für den Beweis der Genügsamkeit, gar kein Gold und Silber zu haben. Unsere Aufgabe sei, eine bessere Lebensweise zu befolgen als die der Welt, nicht eine entgegengesetzte. Sonst stoßen wir die, welche wir bessern wollen, von uns ab und verscheuchen sie. Auch bewirken wir, dass sie gar nichts an uns nachahmen wollen, da sie befürchten, alles nachahmen zu müssen. Das Erste, was die Philosophie verspricht, ist ein verständiger Sinn, Leutseligkeit und Geselligkeit. Es passt nicht zu dieser Ankündigung, den Sonderling zu spielen. Hüten wir uns, dass das, wodurch wir uns Bewunderung verschaffen wollen, nicht vielmehr lächerlich und widerwärtig erscheine. Unser Zweck ist ja, der Natur gemäß zu leben, aber es ist gegen die Natur, seinen Körper zu quälen, auch einen wohlfeilen äußern Anstand zu verschmähen, die Unsauberkeit aufsuchen und nicht nur einer geringen, sondern ekelhafter und garstiger Kost sich bedienen. Wie es Üppigkeit heißt, nach Leckerbissen trachten, so ist, auch das Gewöhnliche und leicht zu bekommende vermeiden, Unsinn. Genügsamkeit verlangt die Philosophie, nicht Kasteiung. Es gibt aber eine anständige Genügsamkeit. Dies ist das Maß, welches mir gefällt. Unser Leben halte eine weise Mitte zwischen den strengen Sitten und denen der Welt. Achten müsse jeder unser Leben, aber sich darein finden. Wie denn also, sollen wir es machen wie die anderen? Soll kein Unterschied sein zwischen uns und ihnen? Ein sehr großer. Unähnlich der Menge sollen wir jedem erscheinen, der uns näher betrachtet. Wer in unser Haus eintritt, soll vielmehr uns als unser Geräte bewundern. Groß ist der Mann, der Irdengeschirr gebraucht, wie Silberzeug. aber wahrlich nicht kleiner auch der, welcher sein silbergeschirr gebraucht, als ob es irden wäre. Schwachen gemütes ist, wer den reichtum nicht ertragen kann. Doch um den kleinen gewinn auch des heutigen tages mit dir zu teilen, so fand ich bei unserem hekato, daß es unter die mittel wider die furcht gehöre, seinen begierden ein ende zu machen. Er sagt, du wirst aufhören zu fürchten, wenn du aufgehört haben wirst zu hoffen. Du wirst sagen, wie können diese so verschiedenen Dinge so übereinkommen? Es ist so, mein Lucilius, indem sie sich zu widersprechen scheinen, sind sie verbunden. Wie dieselbe Kette den Bewachten und die Wache verbindet, so gehen auch jene Dinge, welche so unähnlich sind, gleichmäßig zusammen. Die Furcht begleitet die Hoffnung, und ich wundere mich nicht, dass es so ist. Beide sind Zustände eines schwebenden Gemütes, Zustände einer unruhigen Erwartung des Künftigen. Die wichtigste Ursache von beiden aber ist, dass wir uns nicht in die Gegenwart fügen, sondern unsere Gedanken in die Ferne schicken. Und so ist das Vorhersehungsvermögen, dieses große Gut des menschlichen Wesens, in ein Übel verkehrt. Das Tier flieht vor der Gefahr, die es vor sich sieht. Wenn es entronnen, ist es sorgenfrei. Wir quälen uns über das Künftige und über das Vergangene. Viele unserer Vorzüge schaden uns. Unser Gedächtnis führt uns die Pein der Furcht zurück. Unser Vorhersehungsvermögen bereitet sie uns voraus. Niemand ist nur durch die Gegenwart unglücklich. Ende von 5. Brief.